Südwestfunk Baden-Baden. Der Hörspielabend. Strahlende Zeiten. Hörspiel von Raymond Briggs. Aus dem Englischen von Gerd und Gisela Heidenreich. Regie Bernd Lau. Schönen Morgen gehabt, Liebling. Oh ja, es geht. Das Übliche. Mein Leben ist ja nicht gerade aufregend. Ja, jetzt eben Rentner, James. Aber du schaust wirklich ein bisschen bedrückt aus. Ja. Ich habe den ganzen Morgen in der Leihbücherei Zeitungen gelesen. Ach, der Quatsch. Ist doch nur dummes Zeug drin. Ich schaue schon gar nicht erst rein. Außer der Seite, wer mit wem. Wir sollten die internationale Lage im Auge behalten, Spätzchen. Die Entscheidungen der Großmächte gehen am Ende auch uns was an. Oh, Politik und Sport. Könnte uns alle betreffen. Sie schreiben, es könnte zu einem präsentativen Erstschlag kommen, Liebling. Wer will den Präsidenten erschlagen? Die Kommunisten? Ich würde sie alle hinter Schloss und Riegel stecken. Nein, Mäuschen, Erstschlag. Sieht ziemlich böse aus. Würstchen oder Hamburger, Liebling? Würstchen, bitte. Es sieht ganz danach aus, als ob der Ballon jeden Moment hochgehen könnte. Was für ein Ballon, Liebling? Kartoffelbrei oder Chips? Chips, bitte. Ich weiß auch nicht, der Ballon halt. Wovon redest du überhaupt, James? Es sieht so aus, als bekämen wir Krieg, mein Schatz. Ja, Sie schreiben, es könnte jeden Augenblick losgehen. Na und? Dich werden Sie diesmal nicht mehr holen. Du bist weiß Gott so alt. Danke für die Blumen, meine Liebe. Ich bin immer noch 2 Jahre jünger als du. Wenn es zum Schlimmsten kommt, dann müssen wir halt wieder mal die Ärmel aufkrempeln, den Gürtel enger schnallen und unsere Schutzhelme aufsetzen, bis alles vorbei ist. Ja, diesmal läuft's anders, Liebling. Ich glaube, es heißt jetzt die große Knall- und Falltheorie. Alles von brillanten Wissenschaftlern durchgeplant. Wenn schon. Wir haben den letzten überlebt. Wir schaffen es diesmal auch wieder. Braucht schon mehr als ein paar Bömpchen, um mich unterzukriegen. Hm? Du hast recht, Spätzchen. Immer die Butterseite betrachten. Schmeckt gut, Liebling. Hm? Wäre mal besser das erste Programm einschalten. Lass doch die Musik. So, im ersten kommen jetzt Nachrichten. Die weiteren Aussichten unbeständig im Ganzen für die Jahreszeit zu kalt. Und jetzt die Welt auf einen Blick. In den nächsten 40 Minuten hören Sie Berichte und den Kommentar am Montagmittag. Zunächst die Schlagzeilen. Vor wenigen Minuten hat der Premierminister eine wichtige Erklärung im Unterhaus abgegeben. Er warnte davor, dass angesichts der sich rapide verschlechternden internationalen Lage innerhalb der nächsten 2 oder 3 Tage jederzeit mit dem Ausbrechen offener Kriegshandlungen gerechnet werden müsse. Mein Gott. Maßnahmen zur Zivilverteidigung müssten unverzüglich in Angriff genommen werden. Und nun zu den Nachrichten im Einzelnen. Ach komm, Liebling, dein Essen wird kalt. Die umfangreichen russischen Truppenbewegungen entlang der ostdeutschen Grenze werden fortgesetzt. Während in Polen... Verdammter Mist! Was ist los, Liebling? Hast du dich verbrannt? Das ist es. Genau das ist es, Spätzchen. Noch ein Würstchen, Schatz. Zwei oder drei Tage. Verfluchte Scheiße. Was für Ausdrücke, James. Wie redest du denn? Ein Glück, dass ich heute früh noch mal die Broschüren aus der Bücherei mitgenommen habe. Die ersten habe ich damals Ronny gegeben. So haben wir es ja. Vorsorgen und Überleben. Und ihr Sicherheitspaket, die Zivilschutzfibel für jeden Haushalt, das klingt, als ob es von Fachleuten gemacht wäre. Herausgegeben von der Bezirksverwaltung. Ja. Ah, wir sollten am besten gleich anfangen, den Innenschutzraum zu bauen, Liebling. Das Refugium heißt es hier. Man muss es genau nach Anweisung machen. Obsthörtchen, bitte. Gott sei Dank habe ich diese amtlichen Broschüren. Stell dir vor, wir hätten die jetzt nicht. Wir wären glatt aufgeschmissen. Stell dir bloß mal vor. Müssen wir ein Loch graben, wie damals für die Andersenburg. Aber nein, Liebes, das ist ganz aus der Mode. Nach modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen braucht man nur Türen mit Kissen und Büchern drauf. Wo ums Himmels Willen willst du jetzt Türen herkriegen? Du vergisst, dass wir auf dem Land leben. Man hängt sie einfach aus, Liebling. Du meinst doch nicht etwa unsere eigenen Türen hier im Haus, James? Ja, doch, Liebste. Du wirst den Lack verkratzen. Mach dir keine Sorgen, wenn die Bombe vorbei ist, streiche ich die Türen neu. Ich hoffe, du denkst dran. Sei vorsichtig. Pass auf den Lack auf. Nein, pass auf die Tapeten auf. Ohne die Türen wird's ganz schön ziehen hier drin. Das ist wahrscheinlich eine Sicherheitsvorkehrung. Da kann die Druckwelle einfach durchs Haus rauschen. Hier steht, der Hausinnenschutzraum, das Refugium, sollte für die optimale Stabilität in einem Winkel von 60 Grad errichtet werden. Ja, wenn ich du wäre, würde ich die Tür an die Wand lehnen, Liebling. Ja schon, aber was meinen die mit 60 Grad? Wir haben doch hier gar keine Winkel. Außer die meinen die Ecken. Haben wir sowas nicht in der Schule gehabt? Solche Winkel mit Strichen drauf? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, ich rufe mal unseren Ronny an, der wird's wissen. Oh ja, mach das. Hallo, mein Junge. Geht's gut? Bärl und das Baby okay? Fein. Hör mal, ich bin gerade dabei, den Hausinnenschutzraum zu bauen, das Refugium. In der Regierungsvorschrift steht, man soll es in einem Winkel von 60 Grad bauen. Ja, genau. Kannst du mir sagen, was damit gemeint ist? Das ist kein Quatsch, Junge. Es handelt sich immerhin um die Regierungsanweisung. Was soll das heißen, du baust kein Refugium? Ich hab dir doch extra die Broschüren gegeben. Was heißt, wir werden alle zusammen draufgehen? Das ist kein Witz. Die internationale Lage ist verdammt ernst. Hast du keine Nachrichten gehört? Nein, aber es ist unsere Pflicht, in Kriegszeiten die Regierungsanweisungen zu befolgen. Bei einem nationalen Notstand müssen wir alle an einem Strick ziehen. Ja, würdest du bitte aufhören zu lachen? Ach so, du findest das komisch. Ich nicht. Ich erwarte von dir, dass du deine Verantwortung als Vater wahrnimmst. Ein Winkelmesser? Den Winkel am Boden. Ja. Ein Nagel, ja. Und von da aus abmessen. Verstanden. Okay, danke. Und jetzt hör mir mal zu. Du baust jetzt sofort dieses Refugium. Das ist deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Tschüss, Junge. Und denk dran, ich bin dein Vater und verstehe ein bisschen mehr was vom Krieg. Klar? Küsschen für Bärl und Jimmy, Baby. Mach's gut. Tja, er sagt, wir brauchen ein Winkelmesser. Die gibt's bei Willis, sagt er. Er ist fast gestorben vor Lachen. Und gesungen hat er. Ich verstehe das nicht. Ziemlich hysterisch, der Junge. Wahrscheinlich die Nerven. Er kann ja wohl nicht betrunken sein um diese Tageszeit. Unser Horn trinkt nicht. Nein, nein, freilich nicht, Liebes. Aber er baut kein Refugium. Ich habe ihn eindringlich gebeten, aber er ist ein Dickkopf. Wenn es London erwischt, sagt er, dann ist er sowieso dran und wir brauchten uns um ihn keine Sorgen mehr zu machen. Eine verantwortungslose Haltung ist das. Ich bin ziemlich enttäuscht, dass der Junge so wenig Rückgrat zeigt. Komisch, dass sie damals auf unserer Seite waren. Wer, Schatz? Die Russen. Mit dem guten, alten Stalin. Ja. Ja. Er war ein netter Kerl. Ich mochte ihn ganz gern. Wie einen Onkel. Sein Schnauzbart hat mir gefallen. Und seine Pfeife. Roosevelt war auch ganz nett. Das Trio Churchill, Roosevelt und Stalin, alle prima Typen. Ja. Und auf der anderen Seite Hitler, Göring und Musso und das ganze Gesindel. Irgendwie hat man genau gewusst, wo man hingehört. Heute weiß ich nicht mal, wer eigentlich am Drücker sitzt. Haut Benito auf die Finger, sperrt Adolfo in den Zwinger. Glaubst du, sie werden einmarschieren? Das glaube ich nicht. Geht jetzt alles mit Langstreckenraketen. Komische Vorstellung, dass es diesmal keine Bunker gibt. Wir hatten einen alten Anderson im Garten. Ich sehe ihn direkt vor mir. Der war über und über mit Kapuzinerkresse bewachsen. Und die Vorderseite hatten wir grün gestrichen. Sah richtig hübsch aus. Die Nachbarn hatten Kohl auf ihren Bunker gepflanzt. Wir hatten einen Innenhausbunker. So eine Mäusenkiste. Hab gern drin geschlafen. Ganzen Innenwände hatte ich mit Pin-Ups vollgepflastert. Betty Grable, Ann Shelton, Patricia Rock. Am Ende war die Decke in der Kiste ganz schwarz, weil ich immer bei Kerzenlicht drin gelesen habe. Ja, es war eigentlich doch ganz nett im Krieg. Die Bunker, die Verdunklung. Die Entwarnung. Und jede Menge Tassen Tee. Der Soldatensender. Lala Andersen sang vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Und wenn wir uns mal wiedersehen, vor der kein Brot, Spätzchen, ausverkauft. Anscheinend gibt's Hamsterkäufer. Der Fischverkäufer ist abgehauen. Tja, da kann man nichts machen, Schatz. Schließlich haben wir Krieg. Oder so ähnlich. Irgendwie. Willis hat natürlich keinen einzigen Winkelmesser mehr. Alle Leute wollen 60 Grad abmessen, scheint's. Immerhin war Mr. Willy sehr zuvorkommend. Er hat mir ein Stück Pappe ausgeschnitten mit einem 60-Grad-Winkel. Schau. Oh, wie hübsch. Liebling, wirklich ganz reizend. James, du willst doch wohl jetzt nicht die Läden streichen. Wir müssen die Fensterscheiben weiß anmalen, Liebling. Wofür? wofür das denn? Wegen der Strahlung, glaube ich. Wie bei Gewächshäusern gegen die Sonne. Das ist Vorschrift. Aber so heiß wird es doch nicht werden, oder? Ich weiß nicht recht. Man sagt, die von Hiroshima war so heiß wie 1000 Sonnen. Also ganz schön warm. Und außerdem machen die Leute, die heute am Drücker sind, viel bessere Bomben. Die Wissenschaft hat seit damals mordsmäßige Fortschritte gemacht. Ich muss sagen, unser Innenschutzraum sieht recht gemütlich aus. Findest du nicht, Liebling? Ja. Komm rein, Schatz, probier ihn aus. Ich hoffe bloß, die Türen machen keine Kratzer in die Tapeten. Kannst du noch ein bisschen rücken? Vorsicht! Du musst doch alles einstürzen lassen. Hättest du ihn nicht ein bisschen größer machen können? Er ist genau nach den Anweisungen der Regierung konstruiert, Liebste. Und wenn man Kinder hat, wo sollen die noch hin? Oh, man nimmt sie einfach in die Arme. Schon sind sie eingeschlafen. Wofür in aller Welt packt ihr das Essen hier rein? Hier hingehört. Warum lassen wir es nicht in der Speisekammer oder im Kühlschrank? Wir dürfen doch für die 14 Tage des nationalen Notstands nicht hier raus. Willst du damit sagen, dass wir es in dem Ding hier 2 Wochen lang aushalten sollen? Doch, Liebling, ich fürchte schon. Es ist nicht unsere Sache, das zu entscheiden. Wir müssen uns an die Vorschrift halten. Ja, und wie soll ich kochen? Wie komme ich zum Herd? Wir können doch den kleinen Campingkocher benutzen, Liebling. Und was, wenn wir aufs Klo müssen? Ja, wir werden wohl ein Töpfchen nehmen müssen oder sowas, Liebste. Ich erkläre dir hiermit, James Blocks, dass ich auf die Toilette gehen werde, wie jeder anständige Mensch. Aber du darfst doch nicht raus, Liebes, nicht während der 14 Tage des nationalen Notstands. Also gut. Und wie bitte willst du den Nachttopf ausleeren? Oh mein Gott. Wir werden ihn halt in die Toilette leeren, denke ich. Gerade hast du gesagt, wir dürften nicht auf die Toilette gehen. Ach ja? Ja, wir sollten uns nicht über ungelegte Eier den Kopf zerbrechen. Erstmal abwarten und Tee trinken. Was meinst du? Ja, hier steht, man braucht 2 Flaschen Wasser pro Person und Tag. Haben wir überhaupt so viele Flaschen? Ich mach das schon. Ich fülle die Flaschen ab und mach Nummern drauf. Damit wir nicht durcheinander kommen. Oh ja, prima Idee. Du bist wirklich die perfekte Notstandsgattin, mein Schatz. Schmeichler. Oh mein Gott, auf der Liste steht Erdnussbutter. Und wir haben keine. Was machen wir jetzt, Liebling? Ist doch egal, Spätzchen. Ich kann das Zeug nicht ausstehen und du auch nicht. Aber es steht auf der offiziellen Liste. Oh Gott, James. Reg dich nicht auf, Liebes. Wir werden noch ohne Erdnussbutter überleben. Wahrscheinlich würde sie bei der Hitze sowieso zerlaufen. Diese Bomben machen nämlich eine Mordsitze, weißt du. Wenn es wirklich dazu kommt, wenn es Krieg gibt... Was meinst du, wer gewinnt? Tja, die Amerikaner haben die taktische nukleare Übermacht wegen ihrer Langstreckenraketen und Polaris-Unterseeboote. Aber wenn es zu einem präservativen Erstschlag kommt, werden zahllose russische Horden die Schlachtfelder Europas überschwemmen. Oh Gott. Aber dann wird die US-Luftwaffe mit ihren Bombern rüberdonnern. Die B-17 und die B-19, waffenstarrende Superfeste und Wahnsinnsdinger. Los, Jungs, rammt die Abwehr der Russen in Grund und Boden. Und dann springen die Ledernacken mit Fallschirm ab und verstärken die regulären Truppen. Danach kommen die großen Generäle rüber, wie Ike und Monty. Monty? Und dann werden die Russen aufstecken. Und wir diktieren ihnen unsere Kapitulationsbedingungen. Ja. Sie müssen freie und faire Wahlen einführen. Ein Mann, eine Stimme. Bei Frauen natürlich auch heutzutage. Und so wird endlich Schluss gemacht mit der Bedrohung der freien Welt durch den Kommunismus. Ja. Und in ganz Russland werden demokratische Prinzipien eingeführt, ob sie es wollen oder nicht. So ist das Weltszenario, wie ich es im Augenblick sehe. Monty, war er nicht beim letzten Krieg dabei? Natürlich war er. Hat ihn praktisch gewonnen. Erinnere dich, Liebling. Sein breites Barett mit den Auszeichnungen dran. Panzer. Die Wüstenfüchse. El Alamein. Aber das ist Jahrzehnte her, Schatz. Klar. Ich nehme an, er ist inzwischen ein bisschen hochgestolpert. Wahrscheinlich befördert worden. Ich glaube eher, er ist tot. Montgomery tot? Niemals. Ich wette sogar, er ist tot. Es sind schon fast 40 Jahre seit dem Krieg. Und er hatte damals schon einen Schnurrbart. Mist. Wer ist jetzt am Drücker? Wahrscheinlich einer von diesen Computern. Wer hat denn zurzeit bei den Russen das Sagen, Liebling? Das ist, heißt der nicht Schiwinski oder Molotow? Nein, Molotow ist eine Art Cocktail, glaube ich. Khrushchev, ja, das ist er. Der haut immer mit seinem Schuh auf den Tisch. Ja, B und K, Bulgaria und Khrushchev, die beiden sind dran. Dieser Marx hat auch was damit zu tun. Was treibst du da eigentlich, Schatz? Ich verbarrikadiere das Fenster. Regierungsanweisung. Pass bitte auf, dass du die Politur nicht verkratzt. Meinst du, es hat Sinn, ihm einen Brief zu schreiben? Wem? Mit diesem Führer, diesem... Wie heißt er gleich wieder? Na, was willst du ihm schreiben, Liebe? Naja, ich weiß auch nicht. Sehr geehrter Herr Dingschow, wir, das Volk von England, haben die Nase voll von den Bomben. Wir hatten das letzte Mal schon genug abbekommen vom Hitler. Lasst uns in Frieden. Ihr lebt euer Leben und wir unseres. In der Hoffnung, dass es Ihnen gut geht. Bitte werft keine Bomben auf uns. Hochachtungsvoll. Jim und Hilda Blocks. Sehr gut, Liebes. Sehr hübsch. Es könnte ein bisschen spät sein für die Post. Du weißt ja, wie lange ein Brief in Kriegszeiten braucht. Aber du, ich muss jetzt wirklich mit der Liste fertig werden. So. Mal sehen. Abfalleimer. Ja, Kalender, Bücher, Spiele, Papier, Stifte, Schaufel, Spaten, Schraubzwing... Nee, brauchen wir nicht. Beil, Säge, Trillerpfeife. Ausrad oder zur Evakuierung. Strick, Zange... Ah ja, da, Erste-Hilfe-Kasten. Sicherheitsnadeln, ja, Schere, Armschienen. Armschienen. Blödsinn. Aspirin, Kohletabletten, natürlich, Pinzette, Fieberthermometer, sowas. Waschlotion, DDT im Krieg und bei Krisen, zusätzlich Pulver gegen Läuse und Flöhe, Rattengift, Insulin, Blutdrucktabletten, Gummihandschuhe, Binden, Spiegel, Toilettenpapier, natürlich, Augenbart. Ob das mit den Papiersäcken ein Witz sein soll? Was denn, Schatz? Das heißt hier, man soll unmittelbar vor der Bombenexplosion in einen Papiersack schlüpfen. Wieso das denn? Vielleicht ist es wie mit der weißen Farbe. Hält die Hitze ein bisschen ab. Kommt mir aber idiotisch vor. Du, wir haben doch noch die Papiersäcke, wo die Kartoffeln drin waren, vom Bauernhof. Das müssten vier sein. Ach, die sind dreckig, James. Beine und einen über den Kopf. Oh. Oh, oh. verdammt dunkel hier drin. Oh mein Gott, siehst du dämlich aus. Ob man Seeschlitze reinmachen darf? Ich nehme an, es gäbe eine Anweisung dafür, wenn es erlaubt wäre. Es heißt, man soll am besten weiße Kleidung tragen. Wieso das denn? Ja, in Hiroshima haben die Leute mit gemusterten Kleidern unter den Mustern Verbrennungen gehabt. Und unter den weißen Stellen im Muster war es weniger schlimm. Sogar die Knöpfe konnte man sehen auf der Haut. Mag ja sein. Aber das waren Japaner. Ja, schon, nur, sag mal, hab ich ein weißes Hemd, eins, was ich für die Bombe anziehen kann? Du wirst doch nicht etwa das Neue anziehen wollen, das ich dir zu Weihnachten geschenkt habe. Ja. Oh, ich möchte nicht, dass das gleich kaputt geht. Für die Bombe kannst du, weiß Gott, deine alten Klamotten auftragen. Und die guten hebst du für danach auf. Ja, ja, ist ja schon gut, Liebes. Aber habe ich ein altes weißes Hemd ohne Streifen? Ich möchte nicht nachher gestreift sein, weißt du? Ach, nun hör sich einer diesen Unsinn an. Haben wir uns etwa im Krieg Gedanken darüber gemacht, was wir für Kleider anhatten? Wir waren doch froh, wenn wir überhaupt was auf dem Leib hatten. Uns alles nur auf Marken gab. Ruhe! Und überhaupt, sei doch ruhig! Gott, wenn ich daran denke. Für eine offizielle Regierungserklärung. Gegen unser Land ist ein feindlicher Raketenangriff gestartet worden. Nach amtlicher Berechnung werden die Raketen in etwa 3 Minuten ihre Ziele erreichen. Ich wiederhole, 3 Minuten. Gott, der allmächtige 3 Minuten. Ich hole noch schnell die Wäsche. Nein, nein, nein. Was? Komm sofort zurück, du blöde Kuh. In das Refugium. Halt's Maul und komm her! Es gibt keinen Grund, unsere guten Manieren zu vergessen, bloß weil es Krieg gibt. Ja, halt endlich die Schnauze, ich versuche zuzuhören. Mein Leben lang hat noch keiner so mit mir geredet. In 3 Teufelsnamen, halt endlich deine Klappe! Geh rein! Rein! Geh doch rein! Ja, ich glaube auch. So eine Scheiße. Alles in Ordnung, Liebes. Ja, danke. Oh, Liebling. Ich zittere am ganzen Leib. Mach nicht, Schätzchen. Wir sind jedenfalls immer noch heil, was? Ja. Ich glaube schon. War das ein Licht? Ja, Wahnsinn. Diese Bomben machen ein irres Licht. Und diese Hitze, hä? Genau. Immer noch heiß. Ich bin bloß froh, dass ich kein gestreiftes Hemd anhat. Wie weit wir wohl vom Epizentrum weg sind. Oder heißt es Hypozentrum? Ich weiß nicht mehr. Was ist das, Schatz? Eben das Zentrum von allem, weißt du, sowas wie der Knall in der Mitte oder eher die Mitte vom Knall. Oh, wir müssen mitten im Knall gewesen sein, Liebling. Oh, schau dir nur das ganze Glas an. Ein Volltreffer. Nein. Das kann kein Volltreffer gewesen sein, Schatz. Der Schaden wäre sonst viel größer. Wir hätten weit schlimmere Zerstörung. Sieh dir nur mal die Vorhänge an. Oh, diese verdammten Deutschen. Huskies, mein Liebling. Huskies. Unser Schutzraum hat gut gehalten. Alles genau nach Anweisung der Regierung. Die schönen Vorhänge. Ja, am besten weiche ich sie gleich ein. Hier geblieben! Liebes, bin. James, bitte schrei mich nicht an. Aber genau das ist der Punkt, Häschen. Darum haben wir ja den Schutzraum. Aber diese verdammte Bombe ist doch vorbei. Ja, aber siehst du, jetzt kommt doch erst der Niederschlag. Nicht sehe ich. Kein bisschen Niederschlag. Also ich gehe jetzt raus. Schau dir doch diese ganze Unordnung an. Bleib hier drin. Das ist noch keine Entwarnung. Oder hast du was gehört? Ach ja. Ja, das ist wahr. Noch keine Entwarnung. Siehst du? Entwarnung. Angriff vorüber. Erinnerst du dich, wie wir das immer im Bunker gehört haben damals? Liebling, für uns alte Hasen ist das Spielchen noch nicht neu. Komm, komm, lass uns schlafen. James, die Standuhr schlägt nicht mehr. Die Kirchturmuhr auch nicht. Ja. Sie war von Mutter. Seit Generationen in der Familie. Sie soll mal Ronny gehören. Oh, ich hoffe, Ron und Beryl geht es gut. Ich weiß nicht, Liebling. Morgen, Liebes. Wie fühlst du dich? Ach Gott, mir tut alles weh. Ja, ich habe scheußliche Kopfschmerzen. Ich bin auch so müde. Es wird schon wieder werden, Mäuschen. Wahrscheinlich nur der Schock, die Bombe halt. Klar, dass uns das ein bisschen durcheinander gebracht hat. Eine Atombombe hat man schließlich nicht alle Tage. Allerdings. Ich habe bloß noch nie gehört, dass man da vom Kopf wegkriegt. Aber ja, Häschen, ich habe dir doch gesagt, diese Bomben wirken ganz ungeheuerlich auf alle möglichen Sachen. So, ich mache dir eine schöne Tasse Tee. Die bringt dich wieder auf die Beine. Oh, Mist. Was für ein Durcheinander. Wo ist denn der Wasserkessel? Der Deckel? Ist ja auch egal. komisch. Die haben das Wasser abgesperrt. Ja, nimm doch die Flaschen, Liebling. Ja, natürlich. Unser Eichhörnchen ist vorrat. Die Druckwelle hat die meisten umgeschmissen, Schatz. Die sind ausgelaufen, wir hätten Korken drauf machen sollen. Ja, merkwürdig. Die rote Kontrolllampe brennt nicht. Da anscheinend ist auch der Strom gesperrt. Obwohl, das muss ja so sein. Rationierung der Energievorräte. Das ist bloß gut, dass wir den Picknickkocher haben, was, Spätzchen? Haben wir noch Aspirin? Oh, pass auf, dass der Kocher nicht knallt. Ich vertrag das nicht. Nichts geht über eine Tasse Tee. Mann, ich schlaf wohl. Die Nachrichten. Nichts. Ist nichts da. Alles tot. Und der Fernseher? Ja, klar. Der Fernseher. Vielleicht haben sie alles gefilmt. Wir können unsere Bombe in den Nachrichten sehen. Nee, auch tot. Kein Bild? Kein Bild. Nicht mal der Ton? Nein, nichts. Tot. Alles tot. Warten wir halt auf die Zeitung. Ja, bestimmt. Sehr tolle Bilder drin. Diese Bomben machen ja unheimlich was her. Der Junge ist spät dran mit der Zeitung. Ja, das ist doch logisch. Natürlich gibt es Verspätungen und Engpässe im nationalen Notstand. Ich werde die Radiostunde für die Frau verpassen, wo es gerade so spannend war. Und im Fernsehen werde ich die Familienserie verpassen. Mann, wir haben doch noch den Transistor. Nichts. Scheint seinen Geist aufgegeben zu haben. Wahrscheinlich braucht es neue Batterien. Ich muss sowieso zu Willis. Er hatte welche im Sonderangebot. 76 Pence, fast geschenkt. Wir könnten uns ja mal so einen großen Stereokoffer anschaffen. Wenn deine Lebensversicherung fällig wird. Oh ja, ja. Ich habe ja nur noch 2 Jahre bis zur Auszahlung. Ich hoffe bloß, Ron und Beryl geht es gut. Ich ruf schnell mal an. Ist tot. Nichts. Wahrscheinlich alles weggefegt vom Feuerstoff. Am besten schicke ich Ronny ein Telegramm. Meinst du, die Post geht noch? Na klar, muss ja. Die da oben tun bestimmt alles, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Erinner dich doch an den Blitzkrieg. Die Post hat weiter funktioniert, wie immer. Ja. Hoffentlich ist Ron versichert. Hast du unsere Hausratsversicherung bezahlt, James? Hm. Natürlich, Liebes. Die Bombe kostet uns keinen Penny. Wir kriegen alles ersetzt. Schön. Da können wir uns hübsche neue Vorhänge kaufen. Im Sommer. Scheiße. Vielleicht ist alles schon vorbei. Und wir wissen nicht mal, wer gewonnen hat. Wir können den Krieg doch unmöglich verloren haben, James. Wir haben doch die beiden anderen auch gewonnen. Nein, natürlich haben wir nicht verloren. Erinner dich doch an den guten alten Churchill. Never surrender. Wir kapitulieren nie. Ja, schon. Aber Churchill ist nicht mehr Premierminister. Nein, leider nicht. Sicher nicht dasselbe mit... Wie war doch gleich der Name? Wer ist überhaupt dran? Ich hab's vergessen. Wofür ist eigentlich der zweite Abfalleimer, James? Der eine ist für den Abfall. Und der andere... Weißt du, Liebes, in Plastiktüten... Drück dich bitte klar aus, James. Ja, Liebste. Ich hab dir ja gesagt, dass wir nicht in der Lage sein werden, auf die Toilette zu gehen. Und... Das, ja, und? Und die Exkre... Die müssen deponiert werden. Mein Täubchen ist... Ist nun mal Vorschrift. Und die Weltmächte und die Bezirksverwaltung empfehlen Plastiktüten. Und dass man... Wir können Empfehlungen geben, bis sie schwarz werden, James Blocks. Über dieses Thema habe ich das letzte Wort bereits verloren. Und was... Für was sind die großen Plastiksäcke und die... Die Klebestreifen und Etiketten da. Das? Oh. Ja, das steht alles in Vorsorgen und Überleben. Die Zivilschutzfibel für jeden Haushalt. Ach, Schätzchen, das ist bloß, ja, für den Fall, dass einer von uns, stell dir vor, du, oder vielmehr ich würde... Naja, dann müsstest du mich in so einen Sack stecken und rauslegen mit einem Namensschild drauf. Wovon ums Himmels Willen redest du? Wenn einer von uns stirbt, mein Schatz. Stirbt? Ja, Liebling, stirbt. Du würdest mich in einen Plastiksack stecken, mit Tesafilm zukleben? Und ein Gepäckschild dranhängen? Ja, so ist die Vorschrift, Mäuschen. Nach all den Jahren. 37 Jahre waren wir verheiratet, James Blocks. Und das ist der Dank. Nicht doch, Liebste. Nur für den Notfall. Nur im nationalen Notstand. Warum kann nicht Mr. Tipps zu mir kommen? Er begräbt alle hier in der Gegend. Und alle sagen, er macht seine Arbeit sehr gut. Du bist entsetzlich. Entsetzlich. Dass du so etwas auch nur denken kannst. Mein geliebter Schatz. Hör mich nicht an. Wie kannst du behaupten, du liebst mich? Ich habe doch nur die Vorschriften befolgt, Liebste. Natürlich liebe ich dich. Natürlich würde ich dich später beerdigen lassen, wie sie es gehört. Das ist nur eine Frage der Zeit. Später würden wir die Namensschilder abnehmen und den Tesafilm wegtun und Blumen besorgen, wenn nach der Bombe überhaupt noch welche zu kriegen sind. Bin ich müde. Richtig ausgepumpt. Und so schwindlig. Nervöser Erschöpfungszustand wegen der ungewohnten Lebensweise. Das ist es. Was machen deine Kopfschmerzen, Liebling? Oh, unverändert. Danke der Nachfrage. Das Aspirin hat überhaupt nichts geholfen. Ich weiß nicht, ich fürchte, ich habe ein bisschen Fieber. Mir wird dauernd heiß und kalt. Ja, du siehst tatsächlich blass aus, Liebes. Wir sollten früh schlafen. Ach, ich muss erst aufräumen. Stell dir bloß vor, es kommt jemand und sieht das Haus in dieser Unordnung. Der Rettungsdienst müsste heute auftauchen. Wundert mich sowieso, dass sie noch nicht da sind. Ja, wahrscheinlich haben sie eine Menge Leute zu versorgen. Ja, natürlich. Und wir leben im Außenbezirk. Sie werden erst mal im Kernbereich genug zu tun haben. Wird's sowas wie Essen auf Rädern geben, Liebling? Bestimmt. Wahrscheinlich gibt's mobile Kantinen und Suppenküchen. Teams von Ärzten und Krankenschwestern, ja. Hubschrauber, die Decken und Medikamente einfliegen. Ich wette, dass das alles längst angelaufen ist. Ach, möchtest du ein bisschen was essen, Liebster? Danke. Ich darf gar nicht ans Essen denken. Ich auch nicht. Also diesmal werde ich ordentlich auf die Toilette gehen. Es ist ja nicht auszuhalten. Und dieser Dreck und dieser verdammte Staub überall. Scheiße. Ich hab nicht dran gedacht. Wir hätten doch im Schutzraum bleiben sollen. In unserem Refugium. Jetzt ist es zu spät. Wir sind schon eine Ewigkeit draußen. Oh, verdammt, darauf kam es doch an. Ob es hier eine Strahlung gibt? Ich sehe nichts. Beeil dich, Liebes. Komm wieder ins Refugium. Also, wenn man es nicht sehen kann und nicht spüren kann, dann kann es einem doch auch nichts tun, oder? Liebling, wie geht's dir heute? Ich habe heute Nacht dreimal gebrochen. Und meine Kopfschmerzen sind noch schlimmer geworden. Lass uns einen Gang durch den Garten machen, Liebchen. Hm? Ja, gerade habe ich nachgelesen, dass man sich nur 48 Stunden im Innenschutzraum aufhalten muss. Nicht 14 Tage. Hat's wohl falsch verstanden. Alles, was wir brauchen, ist ein bisschen frische Luft. Ja. Ich werde uns einen schönen, frischen Kopfsalat holen. Lass uns rausgehen. Ja. Schöner Tag. Ja. Herrlich. Vielleicht hat die Bombe uns das gute Wetter gebracht. Wir können ein bisschen Sonne gebrauchen. Der Garten auch. Still, nicht? Keine Vögel. Ja. Eigenartig. Kein Verkehr. Ich höre auch keinen Zug. Vermutlich werden alle erst mal ordentlich ausschlafen nach der Bombe. Scheußlicher Brandgeruch. Ja, klar, muss ja sein. Logisch. Riecht wie gebratenes Fleisch. Ja, wie Sonntagsbraten. Die Leute essen ihn in dieser Woche vielleicht früher wegen der außergewöhnlichen Umstände. Mist. Schaut dir mal die Tür an. Die ganze Farbe ist abweggebrannt bis aufs Holz. Ach, ärger dich nicht, Liebling. Du wolltest sie über kurz oder lang sowieso abbrennen. Der Apfelbaum hat kein einziges Blatt mehr. Tatsächlich. Was für eine Gemeinheit. Im Frühling wird er schon wieder werden. Wir haben Frühling, Schatz. Ein Hund. Ja. Der arme Kerl. Bestimmt hat er Hunger. Die Bohnen sehen ziemlich verschrumpelt aus. Und die Salatköpfe sind verdampft, glaube ich. Wir haben ja einen hohen Wassergehalt. Kannst du sehen, ob irgend so ein Vorlaut aus dem Himmel fällt? Nichts. Die Sonne scheint. Gott sei Dank haben Sie die noch nicht in die Luft gesprengt. Ach, nein, Liebes, die Wissenschaft ist noch nicht so weit. Wie sieht denn dieser Vorlaut aus, Schatz? Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich so ähnlich wie Schnee. Nur grau vielleicht. Guck mal, was der Rasen für eine komische Farbe hat. Muss gedüngt werden. Ich springe morgen schnell zu Mr. Spong rüber. Der wird wahrscheinlich zu haben wegen der Bombe, Liebling. Alte Spong. Der würde doch eher sterben, als einen Tag aufs Geschäft verzichten. Der Milchmann war auch noch nicht da. Er ist spät dran. Na klar, doch logisch. Nach der Bombe muss er sich zwangsläufig verspäten. Vielleicht ist er eingezogen worden. An die Front oder so. Könnte sein. Aber die könnten doch eine Frau schicken oder sowas. Wie die Straße aussieht. Komisch. Als ob sie irgendwie geschmolzen wäre. Deswegen ist auch der Milchmann zu spät dran. Wahrscheinlich irgendwo stecken geblieben. Ob da draußen so ein richtiger Krieg läuft? Wer den wohl gewinnt? Zerbricht dir nicht den Kopf. Wird schon alles in der Zeitung stehen, Schatz. Die ist auch noch nicht da. Gestern kam auch keine. Für die Dauer des nationalen Notstandes kann es zu Versorgungsschwierigkeiten kommen. Oh, Schatz, ich glaube, mir wird schon wieder schlecht. Ist ja gut, Mäuschen, ist ja gut. Ja, gleich ist es besser. Komm, wir setzen uns ein bisschen in die Sonne. Komm. Ich habe heute Morgen einen fürchterlichen Durchfall gehabt. Die Nerven, Liebes, bloß die Nerven. Ich hab's auch, obwohl ich ein Mann bin. Lass uns einfach ein bisschen in der Sonne sitzen. Nicht, dass wir aufräumen müssen, Schatz. Ja. Später. Ich bin gerade ein bisschen schwach. Schwindelig ist mir auch. Wir fangen gleich an. Ach, das tut gut. Meine Güte, wenn die Deutschen einmarschieren heute Nachmittag. Die Russen, Liebes. Nein, die warten bestimmt, bis der Vollort sich verzogen hat. Die nächsten paar Tage ist es noch zu gefährlich. Ach. Wir haben noch jede Menge Zeit. Du kannst Gift drauf nehmen, dass wir alles unter Kontrolle haben. Dass unsere Jungs schon auf sie warten. Bestimmt. Haben sie einen Hinterhalt gelegt. Die Deutschen werden schnurstracks reinrennen. Die Russen, Liebling. Nein, nur. Die Sonne ist weg. Es zieht sich zu. Ja. noch Regen aus. Ich gehe rein. Regen? Ja, wir können den auffangen. Wir müssen jeden Topf und jede Tasse aufstellen. Alles, was da ist. Maximaler Effekt. Jetzt werden wir für ein Weilchen genug Wasser haben, Schatz. Meinst du, wir können das Regenwasser trinken? Natürlich. Nichts ist so rein wie Regenwasser. Das weiß doch jedes Kind. Vielleicht koche ich es besser ab. Sicher ist sicher. Vermutlich hast du recht. Wir sollten kein unnötiges Risiko eingehen. Könnte immerhin entscheidend sein für unser Überleben. Was meinst du damit, James? Wir haben doch überlebt, oder? Ja, das, klar, natürlich, aber nach den Bomben auf Japan sind die Leute noch Jahre später gestorben. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Wahrscheinlich hatten sie keine Vorsorgemaßnahmen getroffen. Ich denke auch. Die haben sich vermutlich nicht an die Vorschriften gehalten. Und überhaupt, das liegt ja alles schon Jahrzehnte zurück. Weißt du, heutzutage muss es ja alle möglichen Protektive und Antitods geben. Ja, wenn die Ärzte hier vorbeikommen, werden sie uns bestimmt mit einem Antitod besprühen und uns ein paar Pillen verpassen. Denn 0, nichts sind wir wieder frisch. Regenwasser. Hat bloß 3 Tage gereicht, James. Ist schon alle. Du lieber Himmel, ich denke gerade, wenn es nun eine amerikanische Rakete war, die nicht weit genug geflogen ist, sowas hat es im letzten Krieg gegeben. Wäre doch witzig, wenn uns eine amerikanische Bombe getroffen hätte, was, Liebling? Ich kann das nicht so witzig finden, James. Natürlich nicht richtig zum Lachen. Ich meine nur auf eine seltsame Art witzig. Sind denn die amerikanischen schlimmer als die russischen? Das glaube ich nicht, Liebes. Eine ist wie die andere. Wir arbeiten alle nach demselben Prinzip. Das heißt, glaube ich, Megatod. Also, so und so viele Millionen Tote bei jedem Bums. Möchtest du Boden, Liebling? Ach, danke, nein. Ich bring gerade nichts runter. Gibt's noch den Overkill, musst du wissen. Wenn man mehr Leute tötet, ist unbedingt nötig. Stell dir vor, du willst 1 Million Menschen töten und nimmst dafür eine Bombe, die für 3 Millionen reicht. Wäre natürlich eine unverantwortliche Energieverschwendung. Nicht abwaschen können. Das bringt mich noch zur Verzweiflung. Weißt du, um die Weltenergiereserven zu schonen, werden die Weltmächte nur die kleinsten Bomben einsetzen. Ich kann es nicht mehr sehen. Vermutlich ist das der Grund, warum wir noch da sind. Wir haben bald kein Geschirr mehr. Setz du bitte den Kessel auf, Liebling. Wir haben kein Wasser mehr, Schatz. Natürlich. Trink ich halt Milch. Die Milch ist sauer geworden, Liebling. Der Kühlschrank geht doch nicht. Tja, klar. Dann eben schwarzen Kaffee. Dafür brauchen wir Wasser. Was sollen wir denn trinken? Lieber Gott. Schrei doch nicht so. Was sollen wir denn trinken? Schrei doch nicht so, Liebster. Verzeih mir, Liebes. Ich hab nur so schrecklichen Durst. Wie wär's mit einem Bonbon, Liebling? Schau mal. Nur noch eins drin. Ein Hustenbonbon. Schwarze Johannisbeere. Das ist für dich. Nein, nein, nein. Nimm du's. Nimm. Wir teilen es. Das ist fair. Ich komm schon. Eine Ratte im Korb. Oh. Ich hab sie genau gesehen. Der Schwanz guckte raus aus der Kloschüssel. Ist ja schon gut. Ist ja alles wieder gut. Sie tut dir doch nichts, Liebstes. Der Kopf war im Abfluss. Ja. Unten, aber hinten guckte sie raus. Ach, ja der gut. Schwanz. Oh. Ja, ist ja gut. Morgen springe ich schnell zu Willis und besorge uns jede Menge Gift. Wenigstens wissen wir jetzt, dass die Rohre nicht blockiert sind. Oh, ich fühle mich so komisch. Ganz klapperig. Ja, klar, das macht dann doch zwangsläufig fertig. Die Bombe, meine ich. Wir müssen uns jetzt an die postnukleare Aura akklimatisieren. Sag mal, hast du dir die Lippen angemalt, Schatz? Die Lippen? Wie kommst du denn auf sowas? Du weißt doch, dass ich schon seit Jahren keinen Lippenstift mehr benutze. Ja, aber deine Lippen sind so rot. Oh mein Gott, ist der Spiegel dreckig. Ja. Oh, mein Zahnfleisch blutet. Ich habe vorhin schon gedacht, da ist so ein komischer Geschmack im Mund. Bei Zahnfleischwund passt das Gebiss nicht mehr. Das ist alles. Du gehst am besten gleich zum Zahnarzt, wenn der Notstand aufgehoben ist. Heute Morgen auf der Toilette, da war auch Blut. Bei mir auch. Hämorrhoiden. Typisches Wehwehchen bei alten Leuten wie uns. Oh. Mein Liebling, ich glaube, mir wird schon wieder schlecht. Ja. Gut. Ja, ist ja wieder gut, Mäuschen. Jetzt ist wieder besser, ja. Nicht aufregen, Liebes. Nicht meinen. Das kommt bloß von den Erschütterungen, wie beim Autofahren. Erinnerst du dich, als wir nach Bournemouth fuhren und du im Bus kotzen musstest? Mach dir keine Sorgen, Spätzchen. Du bist ganz sicher nicht krank. Gut. Ganz bestimmt. Unser Horn ist doch so vernünftig. Aber erstens, sie reden toll. ist er mit der ganzen Familie im nächstbesten Bunker verschwunden. Es gibt doch gar keine Bunker. Ja, richtig. Hat dich ganz vergessen. Trotzdem geht's ihm gut. Ich hab ihm doch die amtlichen Broschüren gegeben. Oh Gott. Meine Beine. Schau dir mal die komischen Flecken auf meinen Beinen an. Das sind bloß Krampfadern. Nein. Kein Grund zur Sorge. Die sehen aber nicht wie Krampfadern aus. Das gefällt mir gar nicht, wie das aussieht. Oh. Du bist kindisch. Eine geborene Schwarzseherin bist du. Immer die Butterseite betrachten, Mäuschen. Schau mal, sogar ich hab so komische Pusteln auf der Haut. Siehst du? Obwohl ich ein Mann bin. Kommt bestimmt von dem Konservenfraß. Ja. Sardinen habe ich noch nie vertragen. Oder was singen, Liebes? Das bringt dich auf andere Gedanken. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Pflücket die Rose, ehe sie verblüht. Man schafft so gern sich Sorg und Mühe. Sucht Dornen auf und findet sie und lässt das Pfeilchen unbemerkt, das dort am Wege. Oh, pass doch auf, du spuckst Blut. Oh, du versaust dein Hemd. Das tut mir leid. Das kam ganz plötzlich raus. Da kannst du mir mal den Spiegel geben, bitte. Da muss ich Fleckenteufel drauf machen. Damit geht's bestimmt leicht raus. Ich spring morgen früh mal rasch in die Drogerie. Hol einen. Ja, ich brauche noch Halspastillen. Ich bin immer noch stockheiser. Ich auch. Habt ihr uns vielleicht auch etwas Wasser verkaufen können? Ich werde früh ins Bett gehen, James. Wir sollten mal richtig, richtig tief schlafen. Nach dieser verdammten Bombe. Oh ja. Schlaf ist die beste Medizin, vor allem gegen Nervenschwäche. Es war ja auch wirklich ziemlich aufregend. Ich glaube, die Bombe macht auch das Eon in der Atmosphäre kaputt. Ja, glaube ich auch. Oh, großer Gott. Seht ihr das an? Mir fallen die Haare aus. Keine Angst, mein Schatz. Frauen kriegen keine Glatze. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Sollen wir wieder in die Papiersäcke steigen? Wozu denn das, Liebling? Man kann nie wissen. Vielleicht werfen sie noch eine, während wir schlafen. nicht schaden. Vielleicht kommt wirklich noch so ein Ding rüber. Richtig stickig hier drin. Weißt du, wie sich eine Kartoffel fühlt? Ich könnte das ja nicht aushalten. So in der Erde vergraben. Ich auch nicht. Sagst du, für meine Feuerbestattung? Am besten bleiben wir ruhig im Bunker liegen und warten auf den Rettungsdienst. Er wird sich bestimmt um uns kümmern. Wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen zu machen. Die Regierung weiß, was das Beste für uns ist. Hast du die Schachtel mit den Krankenscheinen und den Geburtsurkunden? Ja, mein Schatz. Sie sind ganz sicher verwahrt. Schlaf süß. Hilda, Mädchen. Vielleicht beten. Beten? Ja. Klar. Ja. Wenn du meinst, es hilft was. Schaden kannst du jedenfalls nicht. Das ist gut. Geliebter Vater, wir sind hier versammelt in deinem Namen. Der Herr ist mein Hirte. Nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue. Das war schön, Liebster. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, nicht weiter. Aber das mit der grünen Aue war sehr schön. Sie hörten Strahlende Zeiten, Hörspiel von Raymond Briggs, aus dem Englischen von Gerd und Gisela Heidenreich. Es sprachen James, Klaus Schwarzkopf, Hilda, Ella Büchi und Klaus Krauleidis und Karl Rudolf Menke. Ton Udo Schuster, Schnitt Anna Anderer, Aufnahmeleitung Arturo Müller, Regie Bernd Lau. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1985. Dramaturgie Dieter Hirschberg.